tactic of skulking around, shuffling outside your back door. Whispering, decoysisting, tapping away at our life. Through breaking days and falling nights and waves, when hunger creeps inside us, it breathes its suffocation. This is not us, it's not us, we are dreamers. This is not us, not us, we are dreamers. Come inside, there's nothing left here. Just a table to dance on and a song in my ear. And it's a cold creep in the nightfall. We are dreamers. And there's a cold fall from the hunger creep. We are dreamers. This is not us. Wenn ihr Pop-Experten seid, dann habt ihr die Stimmen gerade eben erkannt. Die männliche war nicht so schwer. Stuart Staples, das waren noch die Tindersticks mit We Are Dreamers. Aber die weibliche Stimme, tja, da wird's schwierig. Ich hätte es nicht rausgehört, das war Jenny Beth von Savages. Ja, die ist hier vertreten bei diesem I'm Song, We Are Dreamers. Tindersticks veröffentlichen im Januar ihr kommendes Album. The Waiting Room wird's heißen. Das schon mal vorab für euch zum Eingrooven ein bisschen. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch von Elvis Perkins. The Dead Weather sind dabei. FTSE. Es gibt Musik von, na, wie heißt sie noch hier? Peaches. Und hier kommt Sandy Alex G. Ja, Sandy Alex G. hörten wir mit seinem Song Buck. Der Herr der Händler, der heißt, Alex Giannascoli, kommt aus New York, ist so ein DIY-Musiker, wie man unschwer hören konnte, und hat schon diverse Platten veröffentlicht, meistens Eigenregie aufgenommen und Eigenjury rausgebracht. Jetzt hat er auch endlich ein Label gefunden dafür. Und da ist eben auch dieses Werk Beach Music erschienen. Klingt wie, ja, alte Portastatic-Sachen, wenn man die noch kennt. Daumen hoch auf jeden Fall für solche schöne, alte Retro-Lo-Fi-Musik. Den Gegenteil dazu machen FTSE auf ihrem Debütalbum Joyless. Wer das ist, was sie für Musik machen, dazu gleich. Erstmal hier ihr Song Blood on My Hands. A diamond rings go the distance. How's a tiny clear mineral go from Africa to England? Just an accessory now for fat, rich, wrinkled fingers. I got blood on my hands and it lingers. Remote controls and mobile phones made up of components that I dug out of holes. Silver, gold, gas, oil and coal. I got blood on my hands and all over my home. You can get whatever you want for the right price. We're open on weekends, we're open all night. We've got hundreds of brands selling the same thing. If we haven't got it, then we'll order it. I've got blood on my hands. I've got blood on my hands. I've got blood on my hands. I've got blood on my hands. It's rotten. 100% cotton. It doesn't cost a bomb, just a nail in a coffin. Made in Taiwan by who cares and who knows. I got blood on my hands, head, shoulders, knees and toes. Decisions, decisions, oh what's the fucking difference? They all do the same thing, it's the packaging it comes in. I'm not standing up, I'm running, the revolution isn't coming. Got blood on my hands and it just keeps gushing. You can get whatever you want for the right price. We're open on weekends, we're open all night. We've got hundreds of brands selling the same thing. And if we haven't got it, then we'll all be yeah, I got blood on my hands. I got blood on my hands. Cause I got blood on my hands. I got blood on my hands. We're open on weekends, we're open all night. We've got hundreds of brands selling the same thing. If we haven't got it, then we'll all do it. I've got blood on my hands. I've got blood on my hands. I've got blood on my hands. I've got blood on my hands. Well, I got blood on my hands. Well, I got blood on my hands. And it won't come off. Oh no, and it won't come off. Oh no, and it won't come off. Oh no, and it won't come off. No, and it won't come off. Oh no, and it won't come off. Oh no, and it won't come off. Oh no, and it won't come off. No. Blood on my hands, das waren FTSI. Was sich in diesem Kürzel verbirgt, werden wir nicht rausfinden können, aber dahinter verbirgt sich nur ein einziger Mensch namens Sam Manville. Der kommt aus Leicester und hat nach diversen EPs jetzt hier sein Debütalbum namens Joyless veröffentlicht und diese Platte ist der absolute Wahnsinn. Stilbruch ohne Ende. Los ging es gerade eben auch bei dem Song mit so ganz reduzierten Hip-Hop, wie man ihn von King Cruel kennt. Und auf einmal kommt da so eine Breitseite R&B hinterher und anfangs dachte ich auch so, was ist denn das für ein Schrott? Aber nach ein paar Mal hören muss ich wirklich sagen, großartig gemacht. Auch die Texte hier und da nehmen so ein bisschen die Gesellschaft aufs Korn. Und diese Platte ist wirklich, macht Spaß zu hören, macht Spaß, die Sachen zu entdecken und ich kann die nur empfehlen. FTSI mit Joyless hier nochmal zu hören mit Refugees. Yeah, I'm not afraid of dying and not cause I believe in an afterlife, cause I don't. All that's gonna happen is that I'll decompose. So call me pessimistic, I can't find any comfort in it, but at least it's realistic. So pray to God, to Allah, to Buddha, to Krishna, whoever. If it makes you feel any better, you can cleanse your soul and pray for your transgressors, but you're only judged by the legacy you've left here. If you're wondering what's on the other side, don't get your hopes up, hopes up. If you're living just for the afterlife, don't ask for too much, too much. When our time ends on this earth, where do we go? It's been as before and it will be as again. I don't believe it's so holy and regal. No, I think that all this just ends. Yeah, I do have faith, faith in the goodness of people, but also that others will continue doing evil, that we were not all made equal, some aggressive, some peaceful, some attentive, some needful. I know it's all conjecture, we only see a tiny piece of the picture, but for the time I've been here, it only gets clearer. At the expense of derision, God is not a magician, the Pope is not a politician. If you're wondering what's on the other side, don't get your hopes up, hopes up. If you're living just for the afterlife, don't ask for too much, too much. When our time ends on this earth, where do we go? It's been us before and it will be us again. I don't believe it's so holy and regal. No, I think that all this just ends. So I beg you, have you Jesus, 'cause I wish I was a believer. So I beg you, have you Jesus, 'cause I wish I was a believer. So I beg you, have you Jesus, 'cause I wish I was a believer. So I beg you, have you Jesus, 'cause I wish I was a believer. Jesus, das war nochmal ein Song von FTSE. Wie gesagt, Joyless heißt dieses Werk. Musikalisch sehr abwechslungsreich und gut gemacht, auch wenn es vielleicht ein Tick komisch und kommerziell klingt, ist mal was anderes auf jeden Fall. Peaches ist zurück. Peaches alias Meryl Beth Niska ist ja Kanadierin, hat mal eine Zeit lang in Berlin gewohnt, jetzt ist sie glaube ich wieder zurück in die Heimat und hat sich für ihr neues Album Rub 6 Jahre Pause gelassen. Darauf gibt es sehr reduzierte Beats zu hören und ja, viele, nicht viele, aber einige Gastsängerinnen, Gaststars wollte ich sagen. Zum Beispiel hier bei dem Song Close Up ist Kim Gordon, ehemals natürlich Mitglied von Sonic Youth, zu hören. Look to the right, look to the right. Let me get a close up, let me get a close up. Look to the right, look to the right. Let me get a close up, let me get a close up. Be ready? Don't follow patronymic. Splooge, look at that spillage. Scoop it up for the clinic. Try to keep it up in your lineage. Making me live it, got no limits. Cynic, cynic, cynic. Wait, wait, wait a minute. Who were you looking at when you grew fat? You just blew that, can't redo that, that. Diminish the pillage. A privilege to visit my village. Are you finished? Saw shrinkage. You see, it's not coins in my mintage. Look to the right. Look to the right. Let me get a close up. Let me get a close up. On your knees. Roll on over. Let me get a close up. Let me get a close up. You ready? Zone, different wardrobe, testosterone. Blender, Tinder, Finder, Grinder, romance the phone. Better go home, better get stoned. Set up in the mirror for peak of the clone. You're a personal loan, with a personal loan. Tasha Leon, gonna break your hip bone. Just line of scrimmage, not real but image. A vintage gimmick that you just can't mimic. Look to the right, look to the right. Get a close up, let me get a close up. On your knees, roll on over. Let me get a close up, let me get a close up. Be ready? Look, look. Looking real close and you're showing it around like you know me now. Look, look. Pumping up the lens, seeing holes and bends. You don't know me now. Look, look. Close to the skin, but I never let you in. I'm a sacred cow. Look, look. Put away the gear, come on, come on over here. Let me show you how. Blink at me. Blink at me good. Blink at Close Up. Das war ein Song von Peaches hier zusammen mit Kim Gordon von Sonic Youth und das Ganze vom neuesten Album Rub. Wie immer geht es bei Peaches viel um Sexualität, viel um Feminismus, viel um Gender-Geschichten und ja, in diesem Fall die Beats relativ reduziert, aufgenommen das Ganze in der Garage in L.A. Und ich weiß nicht, ob sie inzwischen dann doch wieder in Berlin wohnt, aber inzwischen in L.A. zu Hause ist. Vielleicht pendelt sie auch hin und her. Ist ja auch nicht so super wichtig. Die Platte finde ich ein bisschen langweilig. Ich fand einige Platten vorher einen Tick spannender. Vielleicht, weil die Songs alle relativ ähnlich klingen, außer die, wo die Gastsängerinnen dabei sind. Wie eben der mit Kim Gordon auch. Der nächste, I Mean Something, da ist Feist mit dabei. Die kennen sie natürlich, weil beide sind Kanadierinnen und haben schon hier und da oft Sachen zusammen gemacht. Und auch den Song haben wir hier nochmal. Feist mit I Mean Something. Also Feist nicht als Interpretin, sondern als Gastsängerin in dem Song hier von Peaches. Before they bury me, making me ends. We could be friends. Pockets inside out before you press in. What you got? Something, das behauptet hier Peaches und wird dabei von Feist nur unterstützt bei dieser Aussage. Ja, das war also Feist mit Peaches vom Album Rub, dieser Song. Und die nächste Künstlerin, auch eine Dame, kommt aus, ja, geboren ist sie in Simbabwe, aber aufgewachsen in London. Sie heißt Eska, so, zumindest nennt sie sich so als Künstlerin. Eska Mtungwazi ist ihr richtiger Name, ihr ganzer Name. Und ja, hat schon gespielt zusammen mit Leuten wie Grace Jones, den Cinematic Orchestra, Bobby McFerrin, Matthew Herbert, wird als großes neues Ding gehandelt in England. Die Tage erscheint ihr Debütalbum, einfach nur SK betitelt, und hier kommt ja ziemlich retro klingender Sound mit ihrem Song Rock of Ages. from the dark bright ocean, cradled by the interior wave, under the song, so long time gone, come out, number the days I've waited, so many suns erased then, so great faced I faced then, league upon league I've turned them away, waiting my kind, my kind of girl. Den Sunday Service und wir kommen hier langsam zum Album der Woche. Das kommt heute von Elvis Perkins. Sein Werk I Obeyed habe ich dafür auserkoren. Gerade eben hörten wir My Kind von Elvis Perkins. Elvis Perkins ist der Sohn von Anthony Perkins, dem Schauspieler. Und ja, man hat ihn zuerst erlebt 2007, also seinen Sohn als Musiker, mit seinem Debütalbum Ash Wednesday. 2009 gab es dann Elvis Perkins in Dearland und jetzt wieder ein paar Jahre später I Obeyed, das dritte Werk von diesem Songschreiber, der ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, als Lonesome Cowboy rüberkommt, wenn er musiziert. Und ich habe da irgendwie ein Ohr für und auch ein Herz für. Und diese Platte ist sehr ruhig, sehr intim, sehr gut gemacht. Hier nochmal Elvis Perkins mit Aunt Evelyn. took it powder from a life of a carrion type. Mystery meets in the dull before dawn. Was brought up in the early night. Said, oh, well, alright. With eyes on the mountains since my work as a young girl. But now, way new age. Way new age. From the cradle with a babe. To the garden state I came when a voice sang to me. It's exactly what it said. Will you be the rose to the storm? Will you come to drive the needles on? They say what they say. Oh, you translate it all. The morning from night. Perkins hörten wir. Sein Song hieß And Evelyn vom Album I Obeyed. Ja, drittes Album von dem Sohn von Anthony Perkins, der hier wirklich beachtliche Musik macht. Vor allen Dingen, hat wieder ein bisschen zurückgegangen zu seinen Wurzeln, zum Vier-Track-Aufnahmen, wie er damals, also als er damals Anfang 20 war, hat er sowas gemacht hat. Und das Tolle dabei ist, dass es trotzdem arrangiert wird mit, wie man gerade hören konnte, ein bisschen Harfe dabei, Background-Gesang von irgendwelchen Background-Sängerinnen. Was gibt's noch zu hören? Es gibt irgendwie so ganz viele Sachen, die dazu addiert werden. Vor allen Dingen bei dem Song And Evelyn gerade eben gut zu hören gewesen. Ein paar Flöten, ein bisschen Field-Recordings und das klappt auch, wenn man nur einfache Vier-Track-Aufnahmen macht. Das muss immer ganz groß arrangiert sein. Mit 20 Spuren im Studio irgendwie haut es auch so hin. Und das macht ganz viel Charakter und ganz viel gute Laune, wenn man diese Platte hier hört. I Obeyed von Elvis Perkins, Platte der Woche hier beim Sunday Service. Weiterer Song kommt hier mit dem Titel The Passage of the Black Gene. I city block, stricken by a strange pose, bent out of shape, the pose of a puppet master gone. And looking abandoned to a light across the road, she froze for a moment, then moved on. Da da da. Message of the Black Jean. Das war Elvis Perkins vom Album I Obeyed. Klingt so ein bisschen wie so eine Mischung aus der Werner Bernhardt von Arrangements und von der Spleenigkeit her. Und auch wiederum Simon Joyner von der Loneliness, vom Lonesome Songwriter her. Ja, das ganze Album der Woche, das ist ja auch mir auf der Homepage wie gewohnt unter sundayservice.de nachzulesen und nachzuhören. Weiter geht's mit einer Band aus den USA, die heißen Saint Seneca, noch nie gehört vorher, aber ihr Album Such Things gefällt ganz gut. Hier kommen sie mit Sleep Hold. I defy the stars above to bash our milky heads in. Yeah. ends alive. What does the blacktop know that I have not cracked with my mind? Nothing's in color gray as a pill, nobody cries. Why do the street lamps shine? I'm still nothing's like. Feel love every million miles. Das waren gerade The Dead Weather. Und ja, hinter Dead Weather verbergen sich alte Bekannte. Alison Mosshart war am Gesang zu hören, ansonsten Sängerin von The Kills. Jack White ist dabei, kennt man von den White Stripes. Dann Dan Ferteater und Jack Lawrence, beide Mitstreiter bei den Raconteurs. Erste auch noch mal hier und da bei den Queens of the Stone Age mit ausgeholfen. Die haben sich zusammengefunden, durch Zufall eigentlich. The Kills waren mit Jack White auf Tour und auch bei den Raconteurs und man dachte, man macht mal was zusammen. Daraus ist eine Platte entstanden, Whorehound, erschien aber 2009. Die war so erfolgreich, dass man dann dachte, wir machen da eine richtige Band draus. Und jetzt gibt es das Nachfolgeprodukt Dodge and Burn, das neueste Werk von The Dead Weather. Klingt, wenn ihr mich ganz ehrlich fragt, sehr, sehr rockig, wie man schon hören konnte. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich dort Uriah Heep höre. Ich meine, die waren schon anders damals in den, wann war das, 70er oder sowas. Mein Bruder hatte Platten von denen, der ist älter als ich und da habe ich das immer hören müssen. Fand ich grausam damals. The Dead Weather habe ich so ein bisschen ähnlich zumindest eingeordnet in meinen musikalischen Synapsen. Also nicht meine Baustelle, auch wenn natürlich Jack White eigentlich ein ganz guter ist und Alison Moss hat eine ganz großartige Sängerin, aber den Kills gefällt mir sie doch wirklich um einiges besser. Hier nochmal The Dead Weather mit Bass Killer. jacket on. Killer, das ist gerade die Popnummer vom neuesten Album von The Dead Weather. Das heißt Dodge and Burn. Und das war auch der Sunday Service. Vielen Dank fürs Zuhören. Letzter Song kommt von einer Popband aus Australien. Blank Realm heißen sie, haben vor kurzem mit Illegals in Heaven eine neue Platte veröffentlicht. Davon hören wir hier ihren Song Flowers in Mind. Flowers.